told me not to ask where you have been. I know you told me not to try. I smell the sin. My We'll be right back.

Ich will mit ihnen spielen, die unbefangenen Spiele meines Instinkts, meinen Mut wiederfinden, meine Kühnheit, mein Ich fühlen. Gebt sie mir wieder meine schwarzen Puppen, meine schwarzen Puppen, schwarze Puppen. Wieder meine schwarzen Puppen, auf dass sie mir das Bild der bleichen, falschenden Birnen verscheuchen. Wieder kommen und gehen auf den Boulevard meiner Langeweile. Gebt mir die Illusion, dass ich die fleischliche Notdurft der naserümpfenden Barmherzigkeiten nicht weiter befriedigen muss. Sie mir wieder meine schwarzen Thank you. party.